Demokraten haben nicht zerstört, solange die wieder aufbauen dürfen, was sie zerstören, die kommen so weiter. Niemand hat hier irgendwas zerstört, wenn der wieder aufbauen kann, was er zerstört, und er kommt so und so weiter. Demokraten glauben anderen, und kein Wunder führt die dann zu denen hin, die sich im Größenwahn aus der Reserve locken und von Zeit und Gold zerstören und lassen. Dann hat niemand das zerstört, was er dann wieder aufbauen kann. Und dann hat niemand das zerstört, was ihm dann ganz gehört, ist selber schuld. What's so funny about Lars Polidor? What's so funny about Lars Polidor? Demokraten haben nicht zerstört, solange die wieder aufbauen dürfen, was sie zerstören, und sie kommen so weiter. Niemand hat hier irgendwas zerstört, wenn der wieder aufbauen kann, was er zerstört, und er kommt so und so weiter. Demokraten glauben anderen, und kein Wunder führt die dann zu denen hin, die sich im Größenwahn aus der Reserve locken und von Zeit und Gott zerstören lassen. Dann hat niemand das zerstört, was er dann wieder aufbauen kann, was ihm dann ganz gehört, ist selber schuld. Und dann hat niemand das zerstört, was er dann wieder aufbauen kann, was ihm dann ganz gehört, ist selber schuld. Lars Polidor, was ist komisch an viel besserem Gold? What's so funny about Lars Polidor? Was ist komisch an viel besseren Zeiten?